Mädchen, wenn ihr gleich lacht, die ihr schon liebt. Sag ich doch immer, wohl mir ich liebe, liebe noch nicht. Sag ich doch immer, wohl mir ich liebe, liebe noch nicht. Auf Ästen Vögelchen schneeben, irret mich das. Seh ich auf Ästen Vögelchen schneeben, irret mich das. Sag ich nicht immer, wohl mir ich liebe, liebe noch nicht. Sag ich nicht immer, wohl mir ich liebe, liebe noch nicht. Seh ich den Schäfer schön wie der Morgen, irret mich das. Seh ich den Schäfer schön wie der Morgen, irret mich das. Nicht immer, wohl mir ich liebe, liebe dich nicht. Sag ich nicht immer, wohl mir ich liebe, liebe dich nicht. So oft ich sage, wohl mir ich liebe, Schäfer dich nicht. Ich liebe Schäfer dich nicht. Schwellenden Busen, heimlicher Seufzer, fürcht ich umsonst. Schwellenden Busen, heimlicher Seufzer, fürcht ich umsonst.